Auf dem 4. Lateranischen Konzil 1215 wurden ihre Rechte noch weiter beschränkt und sie mussten von nun ab das Judenzeichen, einen gelben Flecken am Hut oder am Rock, tragen. Die Kunde von Morden an Christenkindern riefen Unruhen gegen die Juden hervor. Dagegen erließ Innozent IV. Im Jahre 1247 eine Bulle, durch welche die Anklage, dass die Juden am Karfreitag Kinder kreuzigten und ihr Blut tränken, für unwahr erklärt wird und die Judenverfolger mit dem Kirchenbann bedroht werden. Das Volk kehrte sich aber wenig an diesen Kirchenfürsten. Ebenso erging es den ein Jahrhundert später erlassenen Mahnungen Clemens VI. Und der 1418 gegebenen Bulle Martins V. Beide haben gerade neue Verfolgungen angeregt. Die Juden wohnten in Städten, wo man sie duldete, in besonderen Stadtteilen, Ghettos, die nachts geschlossen wurden. Ihre Zahl vermehrte sich am Ende des 15. Jahrhunderts durch die aus Spanien vertriebenen Stammesgenossen sehr bedeutend und sie siedelten sich nun besonders in Rom, Piemont und Toskana an. Bis in die neueste Zeit wurden gegen sie mit äußerster Strenge verfahren und erst seit 1870 sind sie im ganzen Königreich den Eingeborenen gleichberechtigt. In Alexander dem VI., dem Vater Cesare Borgias, hat die katholische Kirche übrigens einen jüdischen Papst besessen, der geadelten spanischen Judenfamilie der Borgia entstammte. Sein Regiment bildete eine fortwährende Reihe von Ruchlosigkeiten. Seine Gegner ließ er durch Dolch und Gift aus dem Wege räumen. Sein Sohn, gleichsam ein gekrönter Räuberhauptmann, tat es ihm gleich. Wenn auch beiden hohe Begabung und kühner Geist nicht abzusprechen sind, so vermochte doch nur eine völlige Skrupellosigkeit in der Wahl der Mittel, ihre überraschenden Erfolge zu zeitigen. Gobineau hat in seiner Renaissance beide Charaktere lebendig geschildert. In neuerer Zeit hat der Italiener seinen alten Judenhass völlig vergessen und so hat Italien schon mehrfach jüdische Minister gehabt. Es kommt hierbei in Betracht, dass der Jude vom Stamm der Sephardim sich nicht auffällig vom heutigen Volkstypus der Italiener unterscheidet und darum das Gefühl des Rassengegensatzes dort mehr und mehr schwindet. Unsere Juden bezeichnen sich untereinander scherzweise gern als Italiener. In Polen genossen die Juden bereits im Jahr 1260 bedeutende Vorrechte und diese wurden 1358 durch Kasimir III., der ihnen noch 1347 den Wucher verbot, derartig erweitert, dass die städtischen Gewerke der Christen stark beeinträchtigt wurden. Die Folgen dieser Maßregeln haben sich im Verfall des Landes genügend gezeigt. In Deutschland gab es bereits zu Anfang des 4. Jahrhunderts in den alten Römerstädten am Rhein, in Köln, Speyer und so weiter zahlreiche jüdische Händler, die in der Ausübung aller Bürgerrechte von den Römerzeiten her der übrigen Bevölkerung gleichgestellt waren und auch von den späteren germanischen Herrschern in dieser Gleichberechtigung belassen wurden, sodass die Juden, wenn sie gewollt hätten, schon vor Ausbreitung des Christentums in Deutschland andere Berufe als den Handel und Wucher hätten wählen können. Erst um etwa 800 nach Christus drangen die Juden, die besonders von Karl dem Großen und seinem Sohn Ludwig begünstigt wurden, östlich des Rheins weiter in die deutschen Länder vor. Anfangs vermittelten sie da selbst noch neben christlichen Syrern den Tauschhandel mit orientalischen Waren, besonders mit Pfeffer und anderen Gewürzen. Arabische Quellen berichten uns aber noch im 10. Jahrhundert auch von einem lebhaften Handel, den die Juden mit kriegsgefangenen Sklaven nach Westfranken, Spanien und orientalischen Ländern unterhielten. Für die alterbten Handels- und Wuchertalente eröffnete sich ein bequemeres und ausgiebigeres Arbeitsfeld erst später, als im deutschen Wirtschaftsleben neben dem Grundbesitze, der damals allein möglichen Form reicheren Besitzes, das Geldkapital ein ausschlaggebender Faktor geworden war und der beschwerliche Tauschhandel durch den bequemeren Geldverkehr ersetzt wurde. Nun strömten die Juden zahlreicher herbei, setzten sich in den gesicherten Städten östlich vom Rhein fest und gelangten bald zu Wohlstand und Reichtum. Es ist nicht zutreffend, dass sie von vornherein ihres Glaubens wegen verachtet und vom Handwerk und Landwirtschaft ausgeschlossen gewesen wären. Während der ersten Jahrhunderte wohnten sie mit den deutschen Bürgern ohne Unterschied und unbeeinträchtigt beieinander, doch finden wir sie nicht unter den Ackerbauern und Handwerkern, sondern ausschließlich als Händler. In Köln, Frankfurt am Main, Erfurt, Eisenach, Würzburg und anderen Städten sitzen sie bis zum 12. und 13. Jahrhundert als Handelsherren neben den vornehmsten Patriziergeschlechtern oft in den schönsten Häusern inmitten der Städte. Erst nach dem 12. Jahrhundert beginnt, fortschreitend von Westen nach Osten, die Absonderung der jüdischen Bevölkerung in bestimmten Gassen und Stadtvierteln, Ghettos, die zunächst zur Sicherheit der Juden selbst und der Aufsicht der Stadtobrigkeit abgeschlossen wurden. Es war den Juden in den ersten Jahrhunderten ihres Auftretens in Deutschland reichlich Gelegenheit gegeben, sich allen Gebieten ehrlicher Arbeit zuzuwenden. Es wäre ihnen bei gutem Willen leicht möglich gewesen, ganz im deutschen Volksstamm aufzugehen, wenn sie sich nicht selbst als Fremdlinge im Lande, wie einst in Kanaan, von ihren Wirtsvölkern abgesondert hätten und wenn nicht ihr verächtlicher Schacher und Wucher, vor allem aber ihre abweichende Auffassung von Arbeit und Ehre, sie von dem deutschen Volke unterschieden hätte. Die Juden verabscheuten es, im Schweiße ihres Angesichts zu arbeiten, denn das dünkt sie ja schon nach der biblischen Paradiessage die schrecklichste Strafe auf Erden. Auch für das Wohl und die Erhaltung der Stadt und des Landes regten sie keinen Finger. Vielmehr beanspruchten sie für sich, wie einst im Römischen Reich, das Vorrecht, von der sonst allgemeinen Heerespflicht, dieser ersten und vornehmsten Pflicht des freien deutschen Bürgers, befreit zu werden. Auch entzogen sie sich, angeblich aus Rücksicht auf ihre Sabbatruhe und ihre Speise und andere Vorschriften, der tätigen Mithilfe an sonstigen öffentlichen Arbeiten der Bürger. Sie kauften sich lieber mit Geld davon los. Unbehindert durch Kriegsdienst oder andere lästige bürgerliche Pflichten wollten sie auf Kosten des arbeitenden Volkes schnell und ohne Arbeit reich werden. Es war daher kein Wunder, dass die feigen und faulen Juden, die den Waffendienst scheuten und sich den tätigen Bürgerpflichten entzogen, bei der kriegerisch und arbeitsam veranlagten deutschen Bevölkerung bald nicht mehr als volle freie Bürger angesehen wurden. Es war nur gesunde Volkslogik, die da sagte, wer nicht die vollen gleichen Bürgerpflichten auf sich nimmt, hat auch nicht Anspruch auf das volle und gleiche Bürgerrecht. Aber erst als die Bevölkerung immer mehr der Ausbeutung jüdischer Geldleute verfiel, als die Verschuldung aller arbeitenden Klassen immer reißendere Fortschritte machte, bildete sich der schroffe Gegensatz zwischen den wucherischen Juden und dem arbeitenden Bürger, Handwerker und Bauern heraus.